Die handbetriebene Mechanik der Schreibmaschine gehört zu den Auslaufmodellen des technischen Zeitalters, genauso wie das Blei des klassischen Buchdrucks. Jürgen Dahl spricht über das Ende einer Kulturtechnik. Titel seines Beitrags: Abschied von der Schreibmaschine. 250 Quadratmeter misst das Dachgeschoss in Hamburg-Altona, welches der Senat der Hansestadt als Zufluchtsort für Schriftsteller eingerichtet hat. 20 Angehörige der schreibenden Zunft können dort, weit weg vom Lärm der Nachkommen und der Waschmaschinen, ihrer Arbeit nachgehen. Writer's Room heißt die Dichterwerkstatt, und in Paris müsste man für den Anglizismus ein Bußgeld bezahlen, während man bei uns schon als Nationalist verdächtig wird, wenn man es einfach nur albern findet, dass deutschsprachige Schriftsteller in einem Writer's Room schreiben. Die Vorstellung von 20 Dichtern, die da beieinander hocken und auf ihren Schreibmaschinen klappern, ist grauenerregend. Aber die Wirklichkeit ist noch schlimmer. Im Writer's Room stehen nämlich keine Schreibmaschinen, sondern man hat den Dichtern Computer hingestellt. Mit Anschluss ans Internet, was immer das fürs Dichten erbringen mag. Die Dichter klappern also nicht auf ihren Schreibmaschinen, sondern ihre Hände fliegen über die Computertastatur und sie sitzen nicht an kleinen Tischchen über ihre Werke gebeugt, sondern kerzengerade auf ergonomischen Stühlen vor ihren Aquarien, in denen die Buchstaben heranschwimmen. Von Zeit zu Zeit brummt der Drucker und speit ein Blatt aus, falls das Opus nicht gleich als Diskette an den Verlag geht. Mit der Schreibmaschine ist es vorbei. Genauer, mit der mechanischen Schreibmaschine ist es vorbei, denn natürlich gibt es trotz Computer noch jene kleinen elektronischen Schreibmaschinen, von denen die Prospekte etwas wegwerfend mitteilen, sie seien zum Erstellen von Schriftstücken geeignet, womit wohl eher Mahnbriefe und ähnlicher Kleinkram gemeint sind. Der Umsatz mechanischer Schreibmaschinen sinkt rapide gegen Null und wird weiter sinken, nachdem nicht einmal mehr die Entwicklungshelfer, die in den Urwald gehen, auf eine batteriebetriebene elektronische Ausstattung verzichten mögen, wiewohl doch gerade im Urwald die handbetriebene Mechanik sehr nützlich sein könnte, von der Umweltfreundlichkeit gar nicht zu reden. Aber selbst jene, die über Technikmüll und Energieverschwendung schreiben, tun dies heutzutage auf einem Computer. Und wenn man ihnen sagen würde, dass die Energiebilanz einer 40 Jahre alten Gabriele unmäßig viel besser aussieht, würden sie verständnislos dreinschauen, denn sie wissen gar nicht mehr, wer Gabriele ist. Zweierlei wird demjenigen entgegengehalten, der bei seiner Gabriele bleibt. Erstens sei die körperliche Anstrengung beim Computer um Größenordnungen geringer. Es sei vorbei mit der Schwerarbeit, unter der die Verfasser der Weltliteratur in den 100 Jahren seit Einführung der Schreibmaschine ja so unsäglich gelitten haben. Und zweitens könne man Korrekturen am Text vornehmen, ohne diesen noch einmal und gar noch einmal abschreiben zu müssen. Friedrich Nietzsche, der noch alles mit der Hand schrieb, hat zu solchen Geschenken des Fortschritts gesagt, man müsse ihren Wert an dem messen, was dafür in Verlust gerate. Natürlich gilt das auch für den Computer. Mit der Abschaffung der körperlichen Arbeit beim Betrieb einer mechanischen Schreibmaschine verliert der Schreiber zugleich den letzten Rest von sinnlichem Bezug zum Vorgang des Schreibens. Die Mühelosigkeit, mit der die Buchstaben auf den Bildschirm gezaubert werden, lässt nicht mehr wirklich spüren, was es heißt, Buchstaben zu schreiben und zu Wörtern und Sätzen zu fügen. Der kleine Widerstand der Typenhebel, die fühlbar direkte Beziehung zwischen dem Fingerdruck und dem geschriebenen Buchstaben, der hörbar fließende oder stockende Takt der mechanischen Arbeit, die Beteiligung des Körpers an der Entstehung des Werkes, das alles geht verloren. Da werden die Sekretärinnen höhnen, sie könnten leicht verzichten auf eine Beteiligung des Körpers, die doch nur zu Sehnenscheidenentzündung führe. Ihnen sei denn auch jede mögliche Form von Erleichterung herzlich vergönnt, wenngleich zu fürchten ist, dass eben diese Erleichterung und das Ausbleiben der Sehnenscheidenentzündung es ihrem Körper nur schwerer macht, irgendwie zu signalisieren, dass er die Sklavenarbeit leid ist. Aber er wird schon eine andere Möglichkeit finden. Im Übrigen bliebe noch zu prüfen, und es sind schöne Experimente dazu denkbar, welchen bis jetzt nur zu erahnenden Einfluss die beim Computer fast restlos beseitigte Verknüpfung des Denkens mit der Motorik auf den Schreiber und auf das Geschriebene hat. Im Writer's Room so gut wie in jedem Büro. Das Schreiben ist eine Kulturtechnik, die man nicht ohne Folgen all ihrer Bezüge zum handfesten, spürbaren Tun entkleiden kann. Ein Indiz für solche Folgen ist die unbestreitbare Tatsache, dass Computertexte, eben weil sie so widerstandslos entstehen, die Tendenz zeigen, in die Breite zu gehen, zu zerfließen, weitläufig geschwätzig zu werden. Zusammenhänge verflüchtigen sich im Wortbrei, Beliebigkeiten bauschen sich auf, rote Fäden kommen abhanden. Und die Schnelligkeit und Leichtigkeit, mit der man die Wörter fließen lassen kann, führt dazu, dass man sie fließen lässt, ehe man sie recht bedacht hat. Die leichte Hemmung, die in die Schreibmaschine gewissermaßen eingebaut ist, erzeugt keinen Reibungsverlust, sondern einen Reibungsgewinn. Und die technische Erleichterung durch den Computer erleichtert vor allem das Geschwätz. Der andere Vorteil des Computers soll darin bestehen, dass man den Bildschirmtext leicht und schnell korrigieren kann. Wohl wahr. Aber der Text, der wieder und wieder punktuell verändert worden ist, ist damit noch kein besserer Text geworden. Im Gegenteil. Flickwerk. Gemessen an den Texten, die auf altmodische Weise durchgearbeitet wurden, wie ein Teig. Der niederländische Schriftsteller Frans Pointel beschreibt das so. Wenn ich ein oder zwei Seiten auf der Schreibmaschine geschrieben habe, korrigiere ich sie mit Bleistift und schreibe sie noch einmal ab. Das wiederhole ich bis zu 20 Mal und es ist manchmal zum Verrücktwerden. Aber der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass ich beim Abschreiben merke, dass auch andere Stellen noch korrigiert werden müssen. Das ist altmodisches Handwerk und es kostet viel Zeit, aber es geht ja schließlich um das Resultat. Ihm, dem Frans Pointel, geht es ums Resultat. Aber vielen anderen, die den Computer preisen, geht es nicht um das makellose Resultat, sondern um ein Resultat. Und das soll schnell und mit möglichst geringem Aufwand erzeugt werden. Dass die Mühe, die man auf eine Sache verwendet, etwas mit der Qualität zu tun haben könnte, die man erreicht, das ist für wahr ein altmodischer Gedanke. Außer punktuellen Korrekturen erlaubt der Computer auch etwas, was bei Schreibmaschinentexten allenfalls mit Hilfe von Schere und Klebstoff bewerkstelligt werden kann, nämlich die Umstellung ganzer Sätze und Absätze. Das freie Hantieren mit Textblöcken also. Dass dann oft die Anschlüsse nicht mehr stimmen, dass der umgestellte Text sich an den Rändern der neuen Umgebung reibt und ein Bruch dort bleibt, wo er vorher stand, das übersieht der Schreiber umso leichter, als er die Computerschrift auf dem Bildschirm oder das vom Drucker gelieferte Blatt immer eine Art von Vollkommenheit suggeriert. Die technische Makellosigkeit lässt den kritischen Blick, der auf den Inhalt zielen soll, abgleiten. Was äußerlich so sauber daherkommt, tut so, als könne es gar keine inneren Unsauberkeiten enthalten. Damit hängt es wohl zusammen, dass man in Computertexten so oft eine Gleichgültigkeit gegenüber den Feinheiten des Klingens und Zusammenstimmens findet. Eine Fahrigkeit, die nicht gebremst wird durch die Mechanik des Schreibvorgangs. Die gröbsten Schnitzer, die sich daraus ergeben, kann man jeden Morgen in der Zeitung lesen. Diese unvollständigen Sätze, diese falsch angeschlossenen Nebensätze, diese aus achtlos durchgeführten Korrekturen übrig gebliebenen erratischen Wörter, Gerümpel am Weg, das sich schier unsichtbar macht in einem makellosen Schriftbild. Die fortschreitende Entmaterialisierung des Schreibvorgangs scheint oberflächlich und metaphorisch ganz frappant der immateriellen geistigen Arbeit des Erfindens, Dichtens, Schreibens zu entsprechen. Aber es zeigt sich, dass die älteren Verfahrensweisen als Kontrollinstanzen wirksam waren, deren Fehlen sich bemerkbar machen. Wenn also die Computerschreiber, die heutzutage User heißen, was allein schon Argwohn wecken kann, wenn also die User immer wieder versichern, der Computer sei so überaus praktisch, und wenn sie dieses praktisch wirklich für ein ganz unschlagbares Argument halten, so verschließen sie damit vorsätzlich die Augen vor allem, was beim Schreiben so geschieht oder eben nicht geschieht. Allerdings ist es den meisten Usern auch wirklich herzlich gleichgültig. Sie messen ihrem Geschriebenen meist nur eine eher beiläufige Bedeutung zu und haben gar nicht erst den Ehrgeiz, gut zu schreiben. Halten womöglich gar schon dieses Gutschreiben für einen Anachronismus, der in der Computerwerkstatt sogar kontraproduktiv sein kann. Nun ließe sich freilich einwenden, dass ja niemand, der das Schreibmaschine-Schreiben für eine wichtige Kulturtechnik hält, daran gehindert wird, auch weiterhin Typoskripte der alten Art anzufertigen und auf seiner Gabriele herumzuhämmern. Das stimmt aber nur in den engen Grenzen des privaten Lebens, wo ja auch das Schreiben mit der Hand, wenngleich nicht gern gesehen, immerhin noch erlaubt ist. Wer aber irgendwie genötigt ist, in seinem Beruf zu schreiben, gar das Schreiben als Beruf hat, wird mehr und mehr und immer dringlicher gebeten, den Computer zu benutzen und die Manuskripte, die immer noch so hießen, obwohl sie nicht mehr mit der Hand geschrieben wurden, als Diskette abzuliefern, auf dass der Weg vom Urtext bis zum Buch, solange es dieses noch gibt, verkürzt und verbilligt werde. Da wird der Zwang, sich gegen alle Bedenken und heimliche Wünsche schließlich doch auf die Erfordernisse des modernen Lebens umzustellen, unwiderstehlich. Und jede Widerrede, wie diese hier, ist erstens lächerlich in ihrer Rückständigkeit und zweitens unbeweisbar, denn wer vermöchte beispielsweise unwiderleglich darzutun, dass jene 20 Dichter im Writers Room Besseres zustande bringen würden, wenn man ihnen statt der Computer Schreibmaschinen hingestellt hätte. Dass die Computer keinen mindernden Einfluss auf die Qualität der Werke aus dem Writers Room hätten, lässt sich allerdings auch nicht zweifelsfrei nachweisen. Ein weiterer Zwang zur Abschaffung der Schreibmaschine wird dadurch ausgeübt, dass man die mechanischen Maschinen einfach nicht mehr herstellt oder zum Teil in einer so bejammernswerten Qualität, dass sie eher Abscheu erregen und den Schreiber dem Computer zutreiben. Auf Flohmärkten und Dachböden endet die Existenz schlichter und zweckmäßiger Maschinen, mit denen man sich in jedes gewünschte Ambiente zurückziehen konnte, unabhängig von Stromquellen, während der Computer einen nötigt, ein bestimmtes Zimmer zu betreten, in welchem er, der Apparat, unverrückbar thront und die Kühle der gnadenlosen Perfektion und Professionalität ausstrahlt, was uns beiläufig 2 Kilowatt pro Tag kostet. Der kluge Schreiber wird also, da die Schreibmaschinenproduktion ausläuft und viele gute Marken schon gar nicht mehr zu haben sind, nach alten Exemplaren fahnden, wird sie in Ölpapier einpacken und einen Vorrat anhäufen, von dem er hofft, er reiche aus für seine Schreib- und Lebenszeit. So stirbt ein Gerät, das 100 Jahre lang für jedermann erschwinglich, von jedermann jederzeit benutzbar war und an dessen Verbesserung unablässig und erfolgreich gearbeitet worden ist. Eines jener einfachen Geräte, die die ökologische Forderung nach geringem Energieaufwand, langer Lebensdauer und sparsamem Betrieb erfüllt haben und die nun zunehmend abgelöst werden durch hochkomplizierte Apparaturen, die immer selbsttätiger werden, immer mehr Energie fressen und den Anteil des Menschen immer weiter zurückdrängen. Die Schreibmaschinen stehen im Museum und die Dichter im Writers Room haben Computer mit Anschluss ans Internet, Knopfdruck genügt. Aber mit jedem Knopf, der eine menschliche Tätigkeit nahezu restlos aufs Apparative reduziert, vermindert sich auch die Zahl der Möglichkeiten, die Absicht mit dem Beabsichtigten, den Plan mit dem Ergebnis, die Idee mit dem Wort, durch das Medium einer konkreten Handhabung so miteinander zu verknüpfen, dass dem Werk ein Tun, dem Tun ein Fühlen und dem Fühlen die Person mit eingewoben bleibt. Verlust scheint erträglich gegenüber dem Gewinn an Zeit und Effektivität. Aber die Effektivität nimmt einen anderen Namen an, wenn sie zur Macht gelangt. Sie heißt dann Brutalität. WDR 3, angeschlossen der NDR. In der gemeinsamen Sendereihe Gedanken zur Zeit sprach Jürgen Dahl zum Thema Abschied von der Schreibmaschine. Das Ende einer Kulturtechnik. Redaktion der Sendung Hanno Reuter.